Im Prinzip, glaube ich, muss man sehen, dass wir schon zwei Währungen haben in der DDR. Jeder kann hier D-Mark besitzen, die meisten haben auch ein paar D-Mark. Jeder kann das austauschen, Ostmark gegen D-Mark. Das kann man legalisieren. Man kann durchaus eine Zeit lang mit zwei Währungen arbeiten. Auf die Dauer ist der DDR sehr zu wünschen, dass sie eine feste, stabile Währung bekommt. Das wäre die D-Mark, so wie wir ja auch seit 10 Jahren unter einer kleineren Zahl westeuropäischer Staaten feste Wechselkurse zustande gebracht haben. Aber so einfach wie manche der Modellbastler, über deren Interviews man jeden Tag was in der Zeitung lesen kann, so einfach wie die sich das zum Teil machen, ist das natürlich nicht. Ich glaube allerdings auch, dass das Volk in der DDR nötig hat, den Eindruck zu gewinnen, dass hier mit Dampf gearbeitet wird und dass nicht gefummelt wird. Gleich mehr dazu. Im Programm dann neuer Streit bei den Grünen über die deutsche Einheit. Zur Deutschlandpolitik, auch unser Streitgespräch, soll das Notaufnahmeverfahren abgeschafft werden. Metallarbeitgeber machen ein erstes Angebot und Hoffnung auf Frieden für die Menschen in Beirut. Morgen spricht US-Außenminister Baker mit Michail Gorbatschow, der gerade politisch gestärkt aus einer dreitägigen ZK-Sitzung hervorgegangen ist. Auf dem Weg zu einem Abkommen über den Abbau der Interkontinentalraketen scheint man ein Stück vorangekommen zu sein, was auch nötig war, wenn der Vertrag wie geplant noch im Sommer unterzeichnet werden soll. Zum Verlauf der Gespräche zwischen Baker und seinem sowjetischen Kollegen Shevardnadze, nun aus Moskau, Eduard Neumeier. In einer völlig ungetrübten Atmosphäre haben die Gespräche der Außenminister der USA und der Sowjetunion am ersten Tag der dreitägigen Verhandlungen begonnen. Und nichts deutet darauf hin, dass sich an dem Geist etwas ändern könnte. James Baker ist mit einer riesigen Delegation angereist, was allein schon auf die umfassende Gesprächsliste hindeutet, die er mit Außenminister Eduard Shevardnadze behandeln will. In einem halben Dutzend von Arbeitsgruppen werden die bilateralen Probleme, die Abrüstungsfragen der einzelnen Kategorien, die Regionalkonflikte behandelt. Dabei herrscht anscheinend Übereinstimmung im Prinzip, wenn auch noch bei weitem nicht in allen Details. Aber man dürfte nicht überrascht sein, folgt man den Ausführungen des sowjetischen Außenamtssprechers Gerasimov, wenn beispielsweise zum Nahostkonflikt respektive den blutigen Spannungen zwischen israelischen Palästinensern eine gemeinsame Erklärung herauskäme. Denn, so sagte Gerasimov heute Abend auf einer Pressekonferenz, beide Seiten hätten dazu eine übereinstimmend negative Meinung. Der erste Tag hatte ein mehrstündiges Gespräch zwischen den beiden Außenministern zum Schwergewicht. Ähnlich lang wie bereits das erste als privat deklarierte Zusammentreffen nach der Ankunft Bakers am Mittwochabend in Moskau. Die Agenda der Gespräche reicht bisher von der Vorbereitung des Gipfeltreffens zwischen Michail Gorbatschow und George Bush. Es soll noch vor dem Parteitag der KPdSU Ende Juni, Anfang Juli abgehalten werden und nicht geringe sowjetische Hoffnungen sind auf ein stolzes Ergebnis dieser Begegnung gerichtet. Das Ziel einer Reduzierung nuklearer Potenziale um 50% wäre eine kräftige Stärkung der Gorbatschowschen Verständigungspolitik mit dem Westen und weitere Einigungen über ein totales Verbot chemischer Waffen, über Teststopps von Atomwaffen und Truppenreduzierungen in Mitteleuropa bergten für Gorbatschow auf lange Sicht eine spürbare Entlastung der Innenpolitik. Nur weitreichende Abrüstungsvereinbarungen bringen kräftige Ausgabenersparnisse, erlauben es, die Rüstungsindustrie in weit größerem Maße als bisher auf zivile Produktionszwecke umzustellen. Diese Konversion ist ein sowjetisches Lieblingsthema geworden. Bei den Verhandlungen über Rüstung gibt es, jenseits prinzipieller Gemeinsamkeiten, natürlich die meisten Differenzen. So beklagen die Sowjets, dass die USA sich weigern, auch über ihre Navy zu sprechen, und sie wollen darauf beharren, dass auch sie zum Thema wird. Das ist aus sowjetischer Sicht logisch, denn die Waffen der Navy sind für Moskau strategische Bedrohung. Aber auch in Fragen regionaler Konflikte wie Nicaragua und Afghanistan oder Kuba sind beide Seiten weit voneinander entfernt. Die Sowjets bestehen zum Beispiel in Afghanistan auf der Beteiligung aller Kräfte in Gesprächen zur nationalen Versöhnung. Das Thema der Vereinigung Deutschlands hat am ersten Tag noch keine Rolle gespielt. Man hat folglich dafür auch noch keine Arbeitsgruppe eingesetzt. Aus den zurückhaltenden Antworten Gerasimovs auf entsprechende Fragen ist zu schließen, dass das Thema noch auf den Tisch kommt, umso mehr, als am Samstagmittag Kanzler Kohl zusammen mit Außenminister Genscher in Moskau eintreffen wird. Schon wird spekuliert, ob es zu einem Dreiertreffen der Außenminister Shevardnadze, Baker und Genscher kommen könnte. James Baker wird im Übrigen eine besondere Ehre zuteil. Er ist eingeladen, vor dem Außenpolitischen Ausschuss des Obersten Sowjets zu sprechen. Am Samstagnachmittag, ungefähr zu der Zeit, in der die Deutschen gerade ihre Gespräche mit den sowjetischen Gastgebern Treffen vorbereiten und ihre Gesprächsunterlagen sichten. Das Donnerstagsgespräch im ersten Programm des DDR-Fernsehens, jeden zweiten Donnerstag um 20 Uhr direkt nach den Nachrichten, bietet Zuschauern die Möglichkeit, Fragen per Telefon an Experten zu richten. Die Sendung ist ein Stück Wende in den Medien der DDR und fand anfangs viel Aufmerksamkeit, auch wenn in den ersten Diskussionen noch führende Köpfe der Vergangenheit, wie Professor Reinhold oder der einstige Planungschef Schürer aufgetaucht sind, die inzwischen nichts mehr zu sagen haben. Mittlerweile ist das Donnerstagsgespräch Routinesendung. Nicht jedoch, wenn es sich um prominente Gesprächsteilnehmer handelt, wie Altbundeskanzler Helmut Schmidt, der die Einladung des DDR-Fernsehens angenommen hat. Weil mich das, was in der DDR vorgeht, seit Jahrzehnten immer angegangen hat, manchmal an der Haut gebrannt hat und gegenwärtig jedenfalls an der Haut brennt. Und ich habe keine Sekunde überlegt, ich bin gerne gekommen. In der Runde saßen auch DDR-Regierungschef Hans Modrow, der katholische Bischof Sterzinski und Ingrid Köppe vom Neuen Forum. Modrows Kabinett hatte heute zum ersten Mal mit den neuen Ministern getagt. Zunächst glaube ich, das Wort oppositionelle Minister ist nicht der richtige Begriff. So ist, glaube ich, das Empfinden aller nicht in dieser Situation. Wir haben in der Diskussion über die Bildung dieser Regierung das Wort der Regierung einer nationalen Verantwortung für uns aufgenommen. Und ich glaube, genau das ist es, worum es geht. Anrufende Zuschauer wollten vor allem etwas zum Bonner Vorschlag der Währungsunion wissen. Hans Modrow hielt sich zu diesem Thema noch etwas bedeckt. Helmut Schmidt sagte: Grundsätzlich will ich sagen, dass ich ein Rentner bin und dass ich nicht für die Bonner Bundesregierung rede und auch nicht für die Opposition im Bonner Bundestag. Die anhaltende Unklarheit über die Währungssituation darf nicht mehr lange andauern. Die verunsichert das ganze Wirtschaftsgeschehen innerhalb der DDR. Es ist dringend wünschenswert, dass da in absehbarer Zeit Klarheit geschaffen wird. Der zweite Punkt. Es gibt, und das sage ich als ehemaliger Finanzminister, der heute vor fast zwei Jahrzehnten für internationale Währungspolitik zuständig war in Bonn, es gibt sicherlich verschiedene Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Eine Möglichkeit ist ganz unwahrscheinlich, dass sämtliche vorhandenen Geldbestände und Kontenbestände und Sparkontenbestände alle eins zu eins umgestellt werden. Und dass dann gleichzeitig noch die Staatsbank der DDR die Freiheit behält, weiterhin D-Mark Ost zu drucken. Dies ist ganz ausgeschlossen. Ostmark könne künftig beim Umtausch im Rahmen einer Währungsunion nur wert sein, was sie wert ist. Auf Sorgen von Bischof Sterzinski um den Wert der Sparguthaben fragte Schmidt, wie viel Trabis man für die gesparten Ostmark denn kaufen könne. Der Altbundeskanzler widersprach bei aller Skepsis gegenüber den Bonner Plänen der Meinung eines Anrufers, dass Helmut Kohls Vorschlag unseriös sei. Ein kleines Streitgespräch entwickelte sich zwischen Schmidt und Modrow in Sachen Konvertierbarkeit der DDR-Mark. Konvertibel ist Ihre Mark bereits. An jeder Straßenecke können Sie sie konvertieren in jede andere Währung. Erst in D-Mark und von da in Dollar oder sonst was. Sie ist nicht frei handelbar zu einem festen Wechselkurs. Genauso wenig wie der Dollar oder wie der Sterling oder wie die spanische Peseta. Aber das ist ja das Problem. Das ist und darum geht es ja, dass auf der einen Seite dennoch ein fest vereinbarter Kurs da ist. Es ist nicht ganz präzise, wie Sie es sehen, denn es gibt ja einen Wechselkurs von 1 zu 3, der zunächst festgeschrieben ist. Und daneben gibt es den anderen. Praxis richtet sich nicht danach. Das ist schon der eine Teil der Praxis schon. Als Schlüssel des Währungsproblems bezeichnete Helmut Schmidt die Weltmarktfähigkeit der DDR-Wirtschaft. Sie können einen Trabi nicht nach Mexiko exportieren oder nach USA. Gut, der wird dann nicht gekauft werden. Das ganze, müssen Sie aber erreichen. Das werden Sie auch erreichen. Gut, die ganze Produktion der DDR ist ja nicht nur Trabi. Bitte? Die ganze Produktion der DDR sind ja nicht nur Trabis. Es wird ja in diesem Land auch mehr als Trabis produziert. Nehmen wir Werkzeugmaschinen. Also die Weltmarktqualität zu erreichen, auf manchen Gebieten habt ihr sie, aber nicht auf sehr vielen und keineswegs auf allen, das wird noch sehr viel Schweiß kosten. Die Grünen halten weiterhin an der Eigenständigkeit der DDR fest. Das jedenfalls erklärte heute eine der Sprecherinnen ihrer Bundestagsfraktion, Antje Vollmer. Sie versuchte damit, den gegenteiligen Eindruck zu korrigieren, der in einer am Dienstag verbreiteten Erklärung erweckt worden war. Die Grundlagen für ein Festhalten an der Zweistaatlichkeit, so hieß es dort, seien entfallen. Doch so, wie es dort zu lesen stand, wollte Antje Vollmer das alles nicht verstanden wissen. Also bleibe ich bei dem Hauptteil unserer Erklärung, die sagt, dass wir uns einsetzen für eine Verteidigung der Eigenständigkeit der DDR Und das heißt konkret Konföderation bis auf Weiteres. Kaum hatte sie ihre Sicht der grünen Deutschlandpolitik den Journalisten in die Notizblöcke diktiert, erntete sie auch schon heftigen Widerspruch aus der Fraktion. Die Abgeordneten Alfred Mechtersheimer und Eckhard Stratmann warfen ihr vor, nur neue Irritationen auszulösen. Eine Umorientierung in der Deutschlandpolitik, weg von der Zweistaatlichkeit, sei nötig, damit die Grünen die Möglichkeit hätten, den Prozess der Vereinigung beider deutscher Staaten mit eigenen Konzepten zu beeinflussen. So sei es schließlich auch von der Mehrheit der Fraktion beschlossen worden. Antje Vollmer reagierte prompt auf die mahnenden Worte ihrer Fraktionskollegen. Sie stellte die Vertrauensfrage. Wenn die Fraktion ihre Interpretation der widersprüchlichen deutschlandpolitischen Erklärung vom Dienstag nicht teile, müsse sie ihre Sprecherin abwählen. Dieses deutschlandpolitische Hickhack in der Fraktion forderte natürlich eine Reaktion der Parteizentrale heraus. Die Vorstandssprecherin der Partei, Verena Krieger, sprach der Fraktion das Recht ab, grundlegende Positionen der Partei zur Disposition zu stellen. Die Beschlüsse der Grünen zur deutschen Frage könnten frühestens bei der Bundesdelegiertenkonferenz Ende März revidiert werden. Vollkommen in den Hintergrund gedrängt wurde bei diesen parteiinternen Richtungskämpfen die Kritik, die Antje Vollmer an der auf baldige Vereinigung beider deutscher Staaten ausgerichteten Politik der Regierung übte. Ich würde das, was in Bonn an geregelter Politik passiert, genauer bezeichnen als einen Zustand der Regierungsanarchie. Wiedervereinigung jetzt, was betrieben wird von der herrschenden Bonner Politik, heißt Regierungsnotstand jetzt. Und an der Stelle denke ich, dass es die Aufgabe der Grünen ist, das, was Herr Pöhl in der Wirtschaft ist, nämlich ein letzter Rest von Vernunft und Widerspruch, dass genau dieses die Rolle und Funktion der Grünen in der Politik bleiben muss. Sie vertrete demgegenüber die Auffassung, dass beide deutsche Staaten in einer Konföderation, in der die Eigenständigkeit der Mitglieder gewahrt bleibe, langsam und überlegt ihre unterschiedlichen Wirtschafts- und Sozialsysteme angleichen sollten. Gleich nach den Volkskammerwahlen im März sollte eine gesamtdeutsche Versammlung einberufen werden, um eine Verfassung für einen solchen Staatenbund auszuarbeiten. Bis dahin müsste aber die Bundesrepublik massive Wirtschaftshilfe leisten. 70 Milliarden deutsche Mark in den nächsten 6 Wochen, finanziert unter anderem durch Kürzungen beim Wehretat und bei den Abgeordnetenbezügen, sollen helfen, den Übersiedlerstrom zu bremsen. Die Differenzen bei den Grünen bleiben, doch die Vertrauensfrage hat Antje Vollmer inzwischen zurückgenommen. In einer Botschaft an den jüdischen Weltkongress und die israelische Regierung hat DDR-Ministerpräsident Modrow erklärt, die DDR bekenne sich zu ihrer Verantwortung für die deutsche Vergangenheit und sei zur materiellen Unterstützung von jüdischen NS-Opfern bereit. Und da sind wir schon beim Thema. So schnell hat wohl noch keine Meldung einer bundesdeutschen Nachrichtenagentur ein Echo in der DDR gefunden. Nur wenige Minuten, nachdem die deutsche Presseagentur getickert hatte, Bonn rechne schon in den nächsten Tagen mit einer Zahlungsunfähigkeit der DDR, kam das Dementi aus Ost-Berlin. Unseriös nannte DDR-Regierungssprecher Meyer die Berichte und Volkskammerpräsident Malleuder folgte mit einer Gegendarstellung zum Gerücht Nummer 2, dass nämlich die Wahlen vom 18. März noch einmal verschoben werden könnten. In Bonn hat man offensichtlich am Nachmittag gemerkt, dass so dramatisch wie heute über die Lage in der DDR zuvor noch nicht gesprochen wurde. Seither jagt ein Dementi das andere. Wolfgang Wiedemeyer. Das spektakulärste Dementi kam vor wenigen Minuten auf den Markt. Regierungssprecher Klein erklärte, die Regierung sei nicht der Auffassung, dass es so schlecht um die DDR stehe. Einzelstimmen bei der Schilderung der dramatischen Entwicklung in der DDR änderten nichts an der Einschätzung der Bundesregierung. Bei dieser Einzelstimme handelt es sich um den Kanzleramtsberater Telschek. Er hatte in einem Hintergrundgespräch am Vorabend der Kohlreise nach Moskau die Dramatik der deutsch-deutschen Situation auf 3 Punkte verdichtet. Verfall staatlicher Autorität, chaotische Wirtschaftsentwicklung mit der Gefahr der Zahlungsunfähigkeit der DDR sowie der Notwendigkeit weiterer bundesdeutscher Stabilitätsbeihilfen und drittens die unerträgliche Zahl von Umsiedlern. Außerdem warf er die Frage auf, ob am 18. März gewählt werden könne. Dass Regierungssprecher Klein diese Cassandra-Rufe abschwächte, ist reine Pflichtübung. Notwendig, weil noch mehr DDR-Bürger übersiedeln würden, wenn ihnen ihre wahre Situation auch noch regierungsamtlich verbrieft wird. Die richtige Zustandsbeschreibung vor 100 Journalisten konnte aber natürlich nicht unter der Decke gehalten werden. Der Konkurrenzkampf der Medien führte zum Bruch der erwünschten Vertraulichkeit und nun ist guter Rat teuer. Was mit dem Hinweis auf die dramatische Lage bezweckt werden soll, ist klar. Die Sowjets und der Rest der Welt sollen endlich den Ernst der Lage in der DDR erkennen und akzeptieren, dass nur eine schnelle Vereinigung der DDR mit der Bundesrepublik ein Chaos hüben und drüben verhindert. Drüben, weil die Leute weggehen, und hier, weil die Bundesrepublik nicht mehr in der Lage ist, die DDR-Zuwanderer in der Größenordnung von Millionen zu integrieren. Er sei, sagte US-Außenminister Baker gestern bei seiner Ankunft in Moskau, er sei mit einem Koffer voller Vorschläge in die Sowjetunion gekommen. Offensichtlich mit Abrüstungsideen, wie sich nach Bakers erstem Treffen mit dem sowjetischen Außenminister Schewardnadse herausstellte. Heute empfing Kreml-Chef Gorbatschow den Gast aus den USA, und bei den Überlegungen, Waffen und Truppen auf beiden Seiten weiter abzubauen, sind die Gesprächspartner weitergekommen. Aus Moskau Hermann Krause. Noch liegt kein detailliertes Ergebnis der Gespräche zwischen dem amerikanischen Außenminister James Baker und Generalsekretär Michail Gorbatschow vor. Bei TASS heißt es lediglich, beide Seiten waren bemüht, vor dem im Juni stattfindenden amerikanisch-sowjetischen Gipfel alle Unstimmigkeiten auf dem Gebiete der Abrüstung auszuräumen. Wie Radio Moskau meldete, hat Baker seinem Amtskollegen Schewardnadse eine neue abrüstungspolitische Initiative unterbreitet. Dabei ging es um die Reduzierung von konventionellen und strategischen sowie um das Verbot chemischer Waffen. Baker hofft, eine Antwort auf die von US-Präsident Bush vorgeschlagene Reduzierung der Truppen beider Supermächte in Mitteleuropa auf je 195.000 Mann zu erhalten. Bei den Wiener Abrüstungsverhandlungen über konventionelle Streitkräfte in Europa hat die NATO den Bush-Vorschlag gestern offiziell übernommen. Im Mittelpunkt der abrüstungspolitischen Gespräche hier in Moskau wird die 50-prozentige Reduzierung der strategischen Waffen im Rahmen eines Startabkommens stehen, das bis zum Treffen Bush-Gorbatschow in Washington unterschriftsreif sein muss. Schewardnadse bezeichnete den Verlauf der Diskussion als nicht schlecht. Es gäbe neue Elemente, die einer Analyse bedürften. Später wurde dann verbreitet, beide Seiten sehen eine Annäherung der Standpunkte. Während die Außenminister laut TASS gestern noch nicht über die deutsche Vereinigung gesprochen haben, wird dieses Thema bei den Gesprächen zwischen Baker und Gorbatschow eine zentrale Rolle heute eingenommen haben. Schewardnadse hatte gestern erklärt, zur Lösung dieser Probleme gebe es keine einfache Antwort. Die Frage sei noch nicht gelöst, es existierten lediglich verschiedene Pläne und Vorschläge. Dies werde man, so Schewardnadse, morgen mit Bundeskanzler Helmut Kohl in Moskau besprechen. Bundesaußenminister Genscher hat heute vor einem internationalen Fachgremium Fern- und Nahziele für ein vereintes Europa entwickelt. Auf einer Konferenz von Friedensforschern in Potsdam in der DDR nannte es Genscher denkbar, dass schon bald länderübergreifende Institutionen Aufgaben koordinieren könnten, die Gesamteuropa betreffen, etwa ein Amt zur Sicherung der Menschenrechte oder eine Umweltagentur. Am Mikrofon Peter Tachtler, ich begrüße Sie, meine Damen und Herren. Dies war der Tag, an dem Informationen, Spekulationen und Dementis einander jagten, was den hastigen Lauf der Dinge in Deutschland angeht. Die DDR sei alsbald nicht mehr zahlungsfähig, war in Bonn zu hören. In Ost-Berlin wollte man davon entschieden nichts wissen. Auch nichts von drängenden Geldforderungen zum Vermeiden einer chaotischen wirtschaftlichen Entwicklung in der DDR und schon gar nichts von vorgezogenen Wahlen drüben. Wie auch immer, Bundeskanzler Helmut Kohl wird es nicht einfach haben, wenn er morgen in Moskau bei Präsident Michail Gorbatschow vorspricht. Henning Frank aus Bonn mit einem Ausblick auf den Besuch. Wenn morgen Vormittag gegen 9 Uhr Helmut Kohl mit einer Bundeswehrmaschine vom militärischen Teil des Köln-Bonner Flughafens startet, dann weiß er mit großer Sicherheit noch nicht, was Michail Gorbatschow der Bundesregierung in der deutschen Frage vorschlagen und was er von ihr fordern wird. Diese Ungewissheit wird in Bonner Regierungskreisen als Hinweis darauf angesehen, dass sich Moskau in der Deutschlandpolitik möglichst lange einen großen Spielraum offenhalten will. Da der Bundeskanzler das morgige Gespräch mit dem sowjetischen Generalsekretär als einen ersten persönlichen Meinungsaustausch seit der friedlichen Herbstrevolution in der DDR ansieht, bei dem zunächst einmal die Positionen und Ziele der beiden Regierungen in der deutschen Frage geklärt werden sollen, ist er mit dieser Ausgangslage gar nicht so unzufrieden. Allerdings misst Helmut Kohl dem Besuch in Moskau eine Schlüsselbedeutung für die deutsch-sowjetische Zusammenarbeit, aber auch für die Geschwindigkeit des deutschen Einigungsprozesses zu. Darum ist er bestrebt, die Gespräche mit Michail Gorbatschow auf drei Punkte zu konzentrieren: die Deutschlandpolitik, die deutsch-sowjetischen Beziehungen und die gesamteuropäische Entwicklung. Dass bei seinen Unterredungen mit dem sowjetischen Partei- und Staatschef, die morgen Vormittag beginnen und sich bis Sonntagmittag hinziehen sollen, die Lösung der deutschen Frage den größten Raum einnehmen wird, ist bei der dramatischen Entwicklung in der DDR keine Frage. Nach den Erkenntnissen, die der Bundesregierung vorliegen, ist inzwischen in der Deutschen Demokratischen Republik ein so drastischer Zerfall der staatlichen Autorität eingetreten, dass mancher staatliche Bereich gar nicht mehr existiert. Hinzu kommt, dass das Bild, das DDR-Ministerpräsident Hans Modrow von der wirtschaftlichen Entwicklung kürzlich in Davos gezeichnet hat, so deprimierend, dass selbst Mitglieder der derzeitigen DDR-Führung eine Zahlungsunfähigkeit der DDR in der nächsten Zeit nicht mehr ganz ausschließen wollen. Die Lage der DDR kann darum nach Auffassung der Bundesregierung gar nicht dramatisch genug eingeschätzt werden. Dies will auch der Bundeskanzler dem sowjetischen Generalsekretär verständlich machen, wenn er auf sein Treffen mit dem Ostberliner Regierungschef Hans Modrow am kommenden Dienstag zu sprechen kommen wird. Bei dieser Gelegenheit hat Helmut Kohl vor, nochmals zu betonen, dass nach seiner Ansicht die deutsche Frage nur gemeinsam mit den ehemaligen Siegermächten gelöst werden kann und nicht gegen sie. Die Opposition in Bonn sieht der Visite des Bundeskanzlers in Moskau mit Skepsis entgegen. So meinte Horst Ehmke von der SPD-Fraktion im Bundestag heute, die Bundesregierung verbreite Hysterie, was die Entwicklung in der DDR angeht. Die Bundesregierung solle endlich tätig helfen, anstatt Unsicherheit zu verbreiten, meinte Ehmke. Auch andere Vertreter der Bonner Bundestagsfraktionen haben sich heute zu Kohls Moskau-Reise geäußert. Peter Kapern fasst zusammen. Die Reise des Kanzlers und des Außenministers nach Moskau findet unter einem enormen Zeitdruck statt und das vor allem wegen der Ereignisse in der DDR, die sich seit einigen Tagen förmlich überschlagen. Dort gilt es, die östliche Supermacht davon zu überzeugen, dass bei der Vereinigung beider deutscher Staaten die Interessen der Sowjetunion gewahrt bleiben. Wie das zu geschehen hat, darüber gehen die Meinungen von Koalition und Opposition natürlich auseinander. Die SPD gibt dem Kanzler die Forderung mit auf den Weg, in Moskau die Unverrückbarkeit der polnischen Westgrenze zu bekräftigen. Sonst sei, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Horst Ehmke, kein Einvernehmen zwischen Bonn und Moskau über den Einigungsprozess zu erzielen. Man belastet den Prozess der deutschen Einigung, man gefährdet ihn, wenn man nicht ganz klar und ohne Wenn und Aber ausspricht, dass die künftige Ostgrenze eines vereinigten Deutschlands die heutige Westgrenze Polens ist. Außerdem sollten Kanzler und Außenminister bei ihren Gesprächen in der sowjetischen Hauptstadt den engen wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen der UdSSR und der DDR Rechnung tragen. In diesem Bereich, nicht wahr, da muss es natürlich so sein, dass man die Lieferverpflichtung der DDR einhält. Und der Prozess der deutschen Einigung kann ja vielleicht dazu beitragen, dass die sicherer erfüllt werden, als wenn es nicht dazu kommt. Die Erörterung der Grenzfrage hält die Fraktion der Christsozialen für überflüssig. Was es dazu zu sagen gäbe, so der Landesgruppenchef Wolfgang Bötsch, sei bereits gesagt worden. Im Mittelpunkt der Gespräche müsse die Bündnisfrage stehen. Michail Gorbatschow und Eduard Shevardnadze müssten davon überzeugt werden, dass die Bundesrepublik Deutschland selbstverständlich militärisch im Bereich der NATO bleibt, also Neutralität kommt für uns nicht in Frage. Dass politisch ganz Deutschland in der NATO, in die NATO kommt, aber militärisch für den jetzigen Teil der DDR eben andere Lösungen gefunden werden. Für die FDP sollte ein zukünftiges europäisches Sicherheitssystem im Mittelpunkt der Konsultationen stehen, durch das nach der Überwindung der Militärblöcke die Sicherheit aller europäischen Staaten gewährleistet wird. Dazu Ulrich Irmer, Mitglied des Außenpolitischen Ausschusses der FDP-Bundestagsfraktion. Die beiden Teile Deutschlands werden in den jeweiligen Pakten für die Zeit verbleiben, solange diese Bündnisse noch existieren. Dann müssen die Bündnisse aber abgelöst werden, eben durch ein solches kollektives Sicherheitssystem, das im Rahmen des KSZE-Prozesses vorbereitet und dann auch verwirklicht werden kann. Auch die Grünen sehen die Sicherheitspolitik als Schwerpunkt der Gespräche des Kanzlers und des Außenministers in Moskau. Die Herauslösung aus der DDR, aus dem Warschauer Vertrag, reicht dem außenpolitischen Sprecher der Fraktion, Helmut Lippelt, als Gesprächsthema allerdings nicht. Es muss auch um die Frage gehen, wie weit die NATO selber nun beginnt langsam und in einem geordneten Prozess sich zurückzuziehen und auch aufzulösen. Vor dem Besuch von Bundeskanzler Helmut Kohl war heute der amerikanische Außenminister James Baker in Moskau zu Gast. Und seine Gespräche mit Präsident Michail Gorbatschow waren überaus ermutigend. Gorbatschow hieß nicht nur den amerikanischen Vorschlag gut, die Truppen von NATO und Warschauer Vertrag in Mitteleuropa auf jeweils 195.000 Mann zu reduzieren, er will dies sogar für ganz Europa gelten lassen. Dies ließ Gorbatschow am Abend nach seinem Gespräch mit Baker wissen. Aus Moskau, Hermann Krause. Eine für den Abend angesprochene angesagte Pressekonferenz wurde zweimal verschoben und dann abgesagt. Der stellvertretende Außenamtssprecher Juri Gremitzki teilte gegen 21 Uhr Moskauer Zeit lediglich mit, dass die Gespräche zwischen Michail Gorbatschow und dem amerikanischen Außenminister James Baker immer noch andauerten. Dann aber kam die Nachricht über TASS. Der Generalsekretär hat einen neuen Abrüstungsvorschlag eingebracht und schlägt eine Truppenreduzierung der Streitkräfte von NATO und Warschauer Pakt in ganz Europa auf 195.000 Mann vor. Um den amerikanischen Gast wohl nicht in allzu große Verlegenheit zu bringen, fügte laut TASS Gorbatschow hinzu, wenn diese Reduzierung den USA zu drastisch erschienen, wäre die sowjetische Seite auch bereit, erst einmal eine Verringerung in der gesamten Region von 225.000 Mann in Aussicht zu stellen. Dieser Überraschungskuh Gorbatschows erinnert an den ersten Besuch Bakers in Moskau. Auch damals hatte Gorbatschow dem frisch ernannten US-Außenminister ein Abrüstungspaket unterbreitet. Die Initiative des Generalsekretärs bezieht sich im Gegensatz zu der des amerikanischen Präsidenten George Bush auf Gesamteuropa. Bush hatte lediglich bei seinen Angeboten, die auch mittlerweile Verhandlungsposition der NATO bei den Wiener Abrüstungsverhandlungen geworden sind, von Mitteleuropa gesprochen, die Südflanke der NATO also ausgeklammert. Der US-Außenminister, von dem es hieß, dass er ja eigentlich mit einem ganzen Koffer von Abrüstungsvorschlägen nach Moskau gekommen war, sagte zu, noch während seines Aufenthaltes dem sowjetischen Staatspräsidenten eine Antwort zukommen zu lassen. Zweites wichtiges Thema bei den Gesprächen war natürlich die deutsche Frage. Dass beide Seiten hier unterschiedliche Meinungen haben, lässt sich daraus ablesen, dass TASS schreibt, selbstverständlich könne es keine Übereinkunft in dieser Frage zwischen den USA und der Sowjetunion geben. Während Washington einer Vereinigung nur unter dem Kontext der Anlehnung eines Gesamtdeutschlands an die NATO zustimmen will, hat Moskau mehrfach die Forderung nach Neutralität und Entmilitarisierung erhoben. Dass die Haltung Moskaus dennoch noch nicht endgültig fixiert ist, zeigte sich gestern. Der Deutschland-Experte Valentin Fahlin erklärte nämlich, ein militärisch neutraler Einheitsstaat Deutschland in Europa sei nicht realistisch. Vielmehr komme es darauf an, einen gegenseitigen Zustand der Nicht-Angriffsfähigkeit herzustellen. Außenminister Shevardnadze hatte erklärt, auf die Lösung dieses Problems gäbe es keine einfache Antwort. Bisher existierten lediglich eine Anzahl von Plänen und Vorschlägen. Über diese wolle man mit Bundeskanzler Helmut Kohl und Außenminister Hans-Dietrich Genscher reden. Über eines allerdings sind sich sowohl die amerikanische als auch die sowjetische Seite einig. Eine Regelung soll im gesamteuropäischen Prozess erfolgen, wobei eine Helsinki-2-Konferenz das entsprechende Forum sein könnte. Ergänzend hören wir aus Moskau, James Baker habe am Abend die bevorstehende Bekanntgabe eines bilateralen Abkommens der USA und der UdSSR über die Vernichtung eines, wie er sagte, bedeutenden Teils ihrer Chemiewaffen angekündigt. Während Gorbatschow mit dem amerikanischen Außenminister sprach, gab es in Prag Gespräche über eine Truppenreduzierung besonderer Art. Ergebnis: Noch in diesem Monat werden sowjetische Verbände, bisher in der Tschechoslowakei stationiert, das Land verlassen. Das Gros der Soldaten soll bis Mitte Mai in die Sowjetunion zurückkehren. Einzelheiten von Jan Metzger aus Prag. Heute Nachmittag hatte sich der tschechoslowakische Verteidigungsminister General Miroslav Vacek noch vollkommen zugeknöpft gegeben. Was er heute Abend im Fernsehen mitteilte, war dagegen eine politische Überraschung. Die Sowjetunion hat nach langem Zögern und trotz bissiger Kommentare der sowjetischen Medien in den vergangenen Tagen nachgegeben gegenüber den tschechoslowakischen Forderungen nach einem raschen Truppenabzug. Bis Ende Mai werden die meisten der rund 75.000 sowjetischen Soldaten, die in der Tschechoslowakei stationiert sind, abziehen. Auch in der Frage eines neuen Truppenstatuts, das den nach der militärischen Okkupation abgeschlossenen Vertrag von 1968 ersetzen soll, ist man sich in Moskau weitgehend einig geworden. So schnell wie die Sowjettruppen 1968 im Land waren, kann es jetzt nicht 2 Jahre dauern, bis sie wieder abgezogen sind. Das war die Grundhaltung, mit der die tschechoslowakische Regierung, gestützt auf ein verbreitetes Gefühl in der Bevölkerung, in die zweite Runde der Abzugsverhandlungen nach Moskau gegangen war. Beide Regierungen wollen den Abzug der Roten Armee, seitdem sie die Invasion vom August 1968 gleich beurteilen, nämlich als politischen Fehler und als einen Bruch des Völkerrechts. Über den Zeitplan allerdings waren schon in der ersten Verhandlungsrunde in Prag Differenzen aufgetreten. Die Tschechoslowakei forderte, dass der Abzug bis Ende dieses Jahres beendet sein muss und dass die Mehrheit der sowjetischen Soldaten das Land schon bis zu den Wahlen im Juni verlässt. Der Sowjetunion war dies zunächst zu wenig Zeit. Sie bot den Abzug bis Ende nächsten Jahres, also 1991, an. In den 10 Verhandlungen haben die Sowjets technische Probleme in den Vordergrund geschoben, wollten aber wohl vor allem durch das Verhalten rebellischer Verbündeter Ungarn und der Tschechoslowakei kein Terrain in den Abrüstungsverhandlungen mit dem Westen preisgeben. Natürlich war man in Moskau auch irritiert darüber, mit welcher Heftigkeit die Abzugsforderung in der Tschechoslowakei vorgebracht worden ist. Als antisowjetische Demonstrationen bewertete noch in dieser Woche die sowjetische Nachrichtenagentur TASS die Kundgebungen, die es am Dienstag für einen raschen Abzug der Sowjetsoldaten in mehreren Städten der Tschechoslowakei gegeben hat. Sicherlich, so räumte der tschechoslowakische Verteidigungsminister General Miroslav Vacek am Nachmittag in Prag ein, gäbe es technische Schwierigkeiten bei der Organisierung des Abzuges. Namentlich der Eisenbahntransport von Truppen und Kriegsmaterial zurück in die Sowjetunion sei ein erheblicher Flaschenhals. Kompliziert wird die Lage außerdem dadurch, dass auch das Nachbarland Ungarn den Abzug der Sowjettruppen fordert, und zwar bis Ende 1991, was Moskau vor zusätzliche Probleme stellt. Der Truppenabzug bedeutet in beiden Fällen, dass zuerst in der Sowjetunion Vorbereitungen zur Neustationierung der Soldaten samt ihrer Familien getroffen werden müssen. Als Ergebnis der Verhandlungen steht nun fest, was der tschechoslowakische Verteidigungsminister schon vorher behauptet hat, dass alle technischen Engpässe in der vorgesehenen Zeit überwunden werden könnten, wenn die Sowjetunion nur wolle. Seit heute Abend ist es wieder wahrscheinlich, dass Staatspräsident Václav Havel von seiner Moskau-Reise Ende des Monats ein ganz besonderes Erinnerungsstück mit nach Prag bringen wird, den unterschriebenen Vertrag für den Rückzug der Sowjettruppen aus der Tschechoslowakei, 22 Jahre nach der Militäraktion gegen den Prager Frühling. Bundeskanzler Kohl und Außenminister Genscher reisen am Vormittag zu zweitägigen politischen Gesprächen in die Sowjetunion. Im Mittelpunkt der Unterredungen mit dem sowjetischen Staats- und Parteichef Gorbatschow werden die Entwicklung in der DDR und die Perspektiven zur Lösung der deutschen Frage stehen. Wie es heißt, will Kohl dem Kremlchef die ganze Dramatik der politischen und wirtschaftlichen Krise in der DDR darlegen. Die kurzfristige Schaffung einer Währungsunion und Wege zur Überwindung der deutschen Teilung würden dabei vorrangig behandelt. Mit konkreten Entscheidungen wird noch nicht gerechnet. Weitere Gespräche mit Gorbatschow in allernächster Zeit werden für möglich gehalten. Die USA würden nach Angaben von Außenminister Baker bei einer Vereinigung Deutschlands eine herabgestufte NATO-Mitgliedschaft hinnehmen, um damit Sicherheitsbedenken des Warschauer Paktes entgegenzukommen. Nach seinem Gespräch mit seinem sowjetischen Kollegen Schewardnadse sagte Baker in Moskau, er habe deutlich gemacht, dass die Vereinigten Staaten kein neutrales Deutschland befürworteten, sondern für eine fortgesetzte Mitgliedschaft in der Allianz oder eine Assoziierung eintreten. Weiter betonte er, Washington sei der Ansicht, dass sich die NATO verändern und künftig mehr ein politisches Bündnis sein werde. Baker griff eine Idee von Bundesaußenminister Genscher auf, wonach ein künftiges vereintes Deutschland Mitglied im westlichen Bündnis bleiben könne, aber keine NATO-Truppen in das frühere DDR-Gebiet verlagert werden dürften. Die jüngsten Vorschläge aus Bonn zu diesem Thema wurden gestern Abend von der amtlichen sowjetischen Nachrichtenagentur TASS zurückgewiesen. Diese Anregung von Außenminister Genscher könne kaum als konstruktiv und realistisch angesehen werden, hieß es in einem TASS-Kommentar. Bundesaußenminister Genscher hat eindringlich davor gewarnt, zur Destabilisierung der DDR beizutragen. Vor dem Hintergrund der umstrittenen Äußerungen von Bonner Regierungskreisen über eine unmittelbar bevorstehende Zahlungsunfähigkeit Ostberlins, sagte Genscher am Abend im zweiten deutschen Fernsehen, vielmehr müssten jetzt Stabilität und Vertrauen geschaffen werden. Eine Vereinigung beider deutscher Staaten würde nach Ansicht des Ministers zu einer stabileren Lage in Europa beitragen. Auch eine Grenzgarantie der Bundesrepublik und der DDR nach den Volkskammerwahlen Mitte März könnte beruhigend auf die Nachbarn wirken. Mit Blick auf seinen Besuch mit Bundeskanzler Kohl heute in Moskau meinte Genscher, die USA und die Sowjetunion stimmten darin überein, dass die Vereinigung Deutschlands nicht zulasten Dritter gehen dürfe. Obwohl eine neue Zusammenarbeit begründet werden sollte, geriet die Sitzung zu einem Machtkampf. Auf der einen Seite die Front zur nationalen Rettung, die den Staat seit den revolutionären Dezembertagen lenkt. Auf der anderen Seite viele Parteien, die in den letzten Wochen entstanden, aber bislang von jeder Einflussnahme ausgeschlossen blieben. Die Kluft zwischen der Front und den drei großen historischen Parteien, der Bauernpartei, den Nationalliberalen und den Sozialdemokraten, war seit Ausbruch der Revolution niemals so tief wie heute. Die Front habe zu viele Fehler gemacht, meinen selbst ihr wohlgesonnene Intellektuelle. Erst wollte sie nicht an den Wahlen teilnehmen, dann hat sie sich doch zur Kandidatur entschlossen. Erst wollte sie sich nach den Wahlen auflösen, dann hat sie sich sogar zur Partei erklärt. Und am 28. Januar, als die historischen Parteien mit einer Demonstration die Beteiligung am politischen Entscheidungsprozess erzwingen wollten, rief die Front Arbeiter aus allen Landesteilen zur Verteidigung, als sei die Revolution in Gefahr. Die Arbeitermassen auf Bukarest-Straßen kosteten die Front viel Kredit in der Hauptstadt. Nicht, weil die Front selbst die anti-intellektuellen und fremdenfeindlichen Losungen ausgegeben hätte, sondern weil sie sie deckte. Nicht, weil die Front selbst die Trupps organisiert hatte, die im ganzen Land 17 Büros der Bauernpartei demolierten, sondern weil sie die Täter nicht belangte. Nun fühlen sich alle bestätigt, die die Front schon früher verdächtigten, mit dem alten Sicherheitsdienst zu umsichtig umgegangen zu sein und seinem Druck zu erliegen. Denn bisher wurden nur die Spezialeinheiten aufgelöst, die übrige Securitate jedoch dem Militär unterstellt. Viele behaupten, die Securisten gingen ihrer Arbeit wie ehedem nach und dem Kulturminister Pleschow stellte sich als Bewacher ausgerechnet der vor, der ihn einst bespitzelte. Gestern wandten sich deswegen bekannte Intellektuelle in der Tageszeitung Romania Libera an den Rat der Nationalen Einheit mit der Frage, kann man überhaupt von einem Sieg der Revolution sprechen, wenn es noch physische und psychische Bedrohung gibt? Wann können die Menschen endlich erleben, dass die Abhörzentralen der Securitate zerstört werden? Die Front leidet unter der kommunistischen Vergangenheit ihrer führenden Mitglieder. Masilo und Brokan zogen sich bereits zurück. Doch ohne das politische Format von Iliescu, dem Staatspräsidenten, ist keine Lösung vorstellbar. Das wissen auch die Führer der historischen Parteien, die im Unterschied zu ihren militant antikommunistischen Mitgliedern eine Zusammenarbeit mit der Front bejahen. Allerdings werfen auch sie der Front oft eine Übermacht vor, die aus ihrer eigenen Schwäche resultiert. Noch fehlen den neuen Parteien innere Struktur, programmatische Einheit und besonders die Fähigkeit zur Realpolitik. Die Sitzung von gestern Nacht zeigte die Oppositionspolitiker voll guten Willens und voll schöner, aber abstrakter Ideale. Den Weg der realistischen Schritte aufzuzeigen, blieb bisher der Front vorbehalten. Bundeskanzler Kohl und Außenminister Genscher sind am Mittag zu Gesprächen mit der sowjetischen Führung über die deutsche Frage in Moskau eingetroffen. Sie wurden auf dem Flughafen von Außenminister Schewardnadze begrüßt. Eine erste Unterredung zwischen Kohl und KPdSU-Generalsekretär Gorbatschow ist für 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit angesetzt. Parallel dazu werden Genscher und Schewardnadze beraten. Die Außenminister sollen später zu den Unterredungen zwischen dem Kanzler und dem Kreml-Chef hinzugezogen werden. Über die Resultate der Zusammenkünfte will Kohl morgen die Presse in der sowjetischen Hauptstadt unterrichten. Schewardnadze hatte sich am Vormittag vor Journalisten dafür ausgesprochen, dass ein vereinigtes Deutschland neutral sein solle. Das sei die vernünftigste und sachgerechteste Lösung, unterstrich der Außenminister wenige Stunden vor dem Eintreffen der Bonner Delegation. Das Neutralitätsprinzip für Deutschland habe stets im Zentrum des sowjetischen Denkens gestanden, betonte Schewardnadze. Gegen die Einbeziehung eines vereinten Deutschlands in die NATO hat sich SPD-Partei und Fraktionschef Vogel ausgesprochen. Auf dem Landesparteitag der niedersächsischen Sozialdemokraten sagte Vogel am Vormittag in Delmenhorst, eine Debatte in dieser Richtung lege dem deutschen Einigungsprozess Hindernisse in den Weg. Ziel der Außenpolitik Bonns müsse es vielmehr sein, die Konfrontation der Blöcke in Europa zu beenden und eine europäische Friedensordnung aufzubauen. Eine Vereinigung der beiden deutschen Staaten und die Schaffung einer neuen Friedensordnung in Europa wird nach Ansicht des sowjetischen ZK-Beraters Daschitschew notwendig die Abschaffung der Militärblöcke in der zweiten Hälfte der 90er Jahre zur Folge haben. Gegenüber der Zeitung Bild am Sonntag sagte Daschitschew, ein Weiterbestehen der NATO und des Warschauer Paktes wäre unter den neuen Bedingungen politisch sinnlos. An ihre Stelle werde ein System kollektiver Sicherheit treten. FDP-Chef Graf Lambsdorff forderte in Dresden, aus den Indiskretionen aus dem Bundeskanzleramt über eine akute Zahlungsunfähigkeit der DDR personelle Konsequenzen zu ziehen. Diese Äußerungen seien nicht nur sachlich und inhaltlich völlig falsch, sondern müssten in der gegenwärtigen Situation der DDR schlicht als Brandstiftung angesehen werden, betonte Lambsdorff. Vom Kanzleramtsminister Seiters hat die DDR aufgefordert, eine klare Bestandsaufnahme über die tatsächliche Situation im Land vorzulegen. Gegenüber der Zeitung Welt am Sonntag äußerte der CDU-Politiker zugleich die Erwartung, dass Ministerpräsident Modrow bei seinem Besuch kommende Woche in Bonn die Bereitschaft signalisieren werde, Voraussetzungen für eine Währungsunion und eine Wirtschaftsreform zu schaffen. Die DDR müsse alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um private Investitionen zu ermöglichen. Die Verhandlungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR über die Bildung einer Währungsreform müssten bald aufgenommen werden, betont er. Ja, was besprochen worden ist im Einzelnen, kann man natürlich noch nicht sagen, da erst heute Abend ein Briefing über die Gespräche stattfinden soll. Das offizielle Programm aber wird der politischen Bedeutung des Besuchs nicht gerecht. Darin ist ebenso lakonisch wie Nichtsagen von Gesprächen im Kreml die Rede. Dass es dabei um weit mehr als nur um die deutsche Frage geht, ist hier in der sowjetischen Hauptstadt ein offenes Geheimnis. Abgesehen davon, dass Helmut Kohl mit einem uneingeschränkten Ja des amerikanischen Präsidenten George Bush zu seinen Vorstellungen über die europäische Lösung der deutschen Frage in die sowjetische Hauptstadt geflogen ist, soll dem Vernehmen nach in der Unterredung zwischen dem Bundeskanzler und dem sowjetischen Partei- und Staatschef auch ein bündnisübergreifender Status eines gesamteuropäischen Hauses erörtert werden. Als Michael Gorbatschow vor 3 Stunden Helmut Kohl in seinem Arbeitszimmer begrüßte, unterhielten sich beide zunächst über das ungewöhnlich milde Wetter in diesem Februartag. Dabei bemerkte der sowjetische Generalsekretär, dass er, wie in den meisten anderen Bereichen, sich schwer tue, sich ein Bild von der gesamten Lage in der großen Sowjetunion zu machen. Das kann sich die Kreml-Führung offensichtlich auch von der Wirtschaft nicht machen. Anders ist es jedenfalls nicht zu erklären, dass der Bundeskanzler mit einem 220-Millionen-Geschenk an Lebensmitteln, die in den nächsten 6 Wochen hier geliefert werden sollen, nach Moskau kam. Bei den Beratungen, zu denen sich zunächst Gorbatschow und Kohl mit ihren engsten Beratern zurückgezogen hatten, soll es dem Vernehmen nach zunächst um eine Bestandsaufnahme in der Deutschland-, Europa- und Sicherheitspolitik gegangen sein. Dabei habe man sich, wie verlautet, auf eine bloße Positionsbeschreibung beider Seiten beschränkt. Pläne, wie die Wiedervereinigung im europäischen Rahmen schneller als bisher vollzogen werden kann, seien nicht besprochen worden. Für Helmut Kohl, so war bereits vor Beginn des Meinungsaustausches versichert worden, ging es ohnehin nur um den Einstieg in eine Reihe von Gesprächen mit Michail Gorbatschow, die den ständigen telefonischen und brieflichen Kontakt zwischen beiden ergänzen soll. Allerdings weiß natürlich niemand besser als der Bundeskanzler, dass für die Lösung der deutschen Frage nicht mehr viel Zeit bleibt. Dazu ist das Tempo des Wiedervereinigungsprozesses viel zu schnell und die Entwicklung in der DDR viel zu dramatisch geworden. Gerade weil das bisher, so wurde in Moskau von deutscher Seite nochmals betont, sowohl in den westlichen wie auch in den östlichen Hauptstädten noch nicht in seiner folgenreichen Tragweise zur Kenntnis genommen worden ist, versuchten heute Nachmittag Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher das in getrennten Gesprächen mit Gorbatschow und Schewardnadse zu erläutern. Ein Wiedervereinigungskonzept haben sie allerdings beide nicht auf den Tisch im Kreml gelegt, zumal sich in den letzten Wochen mehr als einmal erwiesen habe, wie schnell alle Papiere und Strategien in diesem Bereich von der Wirklichkeit widerlegt, zumindest aber ein überholt.